Matze Meyer schrieb am Abend launig mit geschnorrtem Stifte ein paar Zeilen auf den Deckel seines Bieres. Und am nächsten Morgen schellten 40 feiste Großverleger, bis er endlich irgendeinem gähnend nachgab, der sein Werk in einer Woche dann millionenfach verkaufte und die Wälder niederwalzte fürs Papier. Matze Meyer zuckte zaghaft seine schönen schmalen Schultern und zog zügig in ein Schlösschen fern in Frankreich, wo bald große Kipper knatternd Geld aus Hollywood abluden und die Groupies grinsend aus den Laken lugten. Und kaum einen Monat später schrieb er wundersamerweise: Werdet nie im Leben Dichter, und zerbarst.